Respekt für den Erfolg, kein Respekt für was du tust, Junge, such dir einen Groove. Alles schön und gut, doch was suchst du in der Booth, Junge, such dir einen Beruf. Hör mir zu, scheinbar nimmt sich keiner deiner Freunde ein Herz. Loyalität oder was läuft da verkehrt? Warum sagt dir niemand, der dich liebt ins Gesicht? Du kannst viel doch für dich, ist Musik einfach nicht. Ein paar tausend Euro und dein Name und du läufst ihnen in die Arme.